Wenn eine Sura als Offenbarung herabgesandt wird, dann gibt es unter ihnen manche, die sagen, wem von euch hat diese Sura seinen Glauben vermehrt? Was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt, und sie freuen sich über die frohe Botschaft.